Kundgabe 4344. Empfangen durch Bertha Dudde am 20. und 21.06.1948. Versuchungen des Satans. Gottes Schutz. Ihr dürft euch nicht in die Fangnetze des Satans ziehen lassen, der euch zu stürzen sucht aus der Höhe in den tiefsten Abgrund. Er gewinnt Macht über euch, so ihr ihm nicht Widerstand leistet, durch stärkeren Willen oder, wenn ihr schwach seid, inniges Gebet zu mir. Er vermag nichts über euch, wenn ihr es nicht zugebt. Denn diese Kraft habe ich ihm entzogen. Also trachtet danach, dass ihr willensstark werdet und bleibet durch den Anruf Jesu Christi, der jederzeit euren Willen vermehret, so ihr es nur anstrebt. Meines Gegners Ziel ist Abfall von mir und ein Lebenswandel ohne Liebe. Beides wird er erreichen, so euch meine Kraft fehlt, meine Unterstützung und meine Gnade. Alles steht euch zu, aber nicht entgegen eurem Willen. Wollet ihr nun, dass ich euch helfe und meine Kraft und Gnade über euch ergieße, dann müsset ihr im Gebet anfordern, was euch mangelt. Und immer wieder muss ich es euch sagen, wie ihr beten sollet. Voll Demut und Hingabe an mich sollet ihr Kindern gleich den Vater bitten und gläubig vertrauen, dass er euch die Bitte erfüllt. Dann wird der Satan völlig aus eurem Gesichtskreis treten. Das heißt, er wird euch nicht mehr bedrängen, weil ihr von Schutzgeistern umgeben seid, deren Leuchtstärke ihm unerträglich ist und er mit seinen Versuchungen nachlässt. Dennoch müsstet ihr auf der Hut sein, denn er kommt wieder und sucht euch zum Fall zu bringen. Darum gebt ihm keinen Angriffspunkt, entwindet euch ihm und flüchtet zu mir, und ich werde euch schützen. Denn seine Macht ist gering, so ich als sein Gegner auftrete, und meinen Schutz sollt ihr euch sichern. Die Zeit des Endes bringt erhöhte Gefahr, weil er noch einmal alle Macht und Kraft ausnützet, um sein Reich zu vergrößern. Versuchungen aller Art werden an euch herantreten. Die Welt wird alle Reize euch vor Augen stellen. Der Körper wird euch bedrängen und Wünsche hegen, deren Erfüllung für euch eine Gefahr ist. Doch allem werdet ihr widerstehen können, so ihr bei mir bleibt. So das Verlangen eures Herzens mir gilt und ihr ernstlich strebet nach Seelenreife. Dann werdet ihr immer wieder in Verbindung treten mit mir. Ihr werdet mich anhören, so ich zu euch rede, und meinen Worten wird der Satan wahrlich nicht standhalten. Er wird flüchten, so ihr ihm mein Wort entgegensetzet, so ihr in Stunden der Bedrängnis und Versuchung euch in mein Wort vertiefet und für mich arbeitet. Denn mein Wort ist Kraft aus mir, die er von sich weiset, und das ist eure Stärke. Mit mir werdet ihr den Satan stets besiegen, mit mir jeder Versuchung widerstehen und mit mir sicher euer Ziel erreichen. Es eilet die Zeit und jeder Tag ist kostbar. Darum nützet sie und arbeitet für mich und mein Reich und lasset alle irdischen Wünsche unbeachtet. Begnügt euch damit, was ich euch geben will, und ich werde euch wahrlich nicht schlecht bedenken. Doch lasset meinen Gegner nicht Macht über euch gewinnen. Widerstehet ihm und kommet zu mir, und ich will euch entlohnen für eure Treue und euch geben, was euch dienlich ist, für Leib und Seele. Amen.